Man sieht also, es war alles ganz wie in unseren Tagen. Der Orden arbeitete im Verein mit den roten Parteien an der Zerstörung Deutschlands in Ausführung seines jahrhundertealten Planes, damals wie heute. Die Revolutionen in Europa 1848 gaben dem Jesuitengeneral Gelegenheit, sich immer mehr in die Völker hineinzuschieben. Der Hinweis soll genügen, dass sich sein Kampf gegen den Ketzerstaat Preußen und das orthodoxe Russland klar abhebt. Preußen galt es enger einzukreisen. Klar spricht dieses Ziel Dr. von Buß in seiner Vorlesung in Freiburg im Breisgau aus. Zitat: Mit einem Netz von katholischen Vereinen werden wir den altprotestantischen Herd in Preußen von Osten und Westen her umklammern und so den Protestantismus erdrücken. Die katholischen Provinzen, die der Kirche zum Hohn der Mark Brandenburg zugeteilt worden sind, befreien und die Hohenzollern unschädlich machen. Zitat Ende. Wie der Jesuitengeneral den Kampf von Westen her führte, so führte er ihn auch von Süden und durch Unterstützung der Polen von Osten her. Aufstände in Russisch-Polen sollten Russland erschüttern und revolutionieren. In den Jahren 1854 bis 1870 vollendete der Jesuitengeneral mittels des ihm hörigen Papstes Pius IX. Seine Herrschaft innerhalb der römischen Kirche. Auch unter den Völkern gewann er weiteren Einfluss. Wie weit er aber von seinem Nahziel, der Vernichtung Preußens, entfernt war, zeigte dessen Sieg über Österreich im Jahre 1866. Nach der Schlacht von Königgrätz Sadowa, die König Wilhelm gewonnen hatte, wurde Napoleon III. Das Wort in den Mund gelegt, er müsse Rache für Sadowa nehmen. Dieses Wort ist unverständlich in dem Munde Napoleons, nur zu verständlich aber in dem Munde des Jesuitengenerals Becks, eines der gehässigsten Ketzerhasser aller Zeiten. Er bemächtigte sich der Kaiserin Eugenie, diese sollte nun ihren schwachen Gatten Napoleon III. Zum Kriege gegen Preußen veranlassen. Der Jesuit hoffte, dass es seinem Einflusse in Bayern gelingen würde, diesen Staat von Preußens Seite fernzuhalten, auch wollte er gleichzeitig Österreich gegen Preußen einsetzen. Die Vernichtung Preußens war ihm ebenso wichtig wie die Anerkennung des Unfehlbarkeitsdogmas, dem sich nach seiner Annahme Preußen als stärkster protestantischer Staat widersetzen würde. Wir haben gesehen, dass Bismarck dies versäumte. Der Lebenswille des deutschen Volkes einte die Deutschen in der drohenden Kriegsgefahr, leider ausschließlich der Deutschen Österreichs. Das deutsche Heer vernichtete das französische Heer bei Sedern, trotz aller Jesuitengebete in den Jesuitenschulen Deutschlands und damit auch alle Jesuitenpläne wider Preußen und den Protestantismus in Deutschland. Frankreich war ihm sogar entglitten und in die Hände der Juden und Freimaurer gekommen. Der deutsche Sieg bei Sedan wurde wohl gegenüber der Wehrmacht Frankreichs ausgenutzt. Er war aber ein noch größerer Sieg Deutschlands über den Jesuitengeneral, nur wurde er nach dieser Richtung hin gar nicht verfolgt. Kaiser Wilhelm und Bismarck erfassten nicht die große weltgeschichtliche Aufgabe, die überstaatlichen Mächte durch Aufklärung des gesamten Volkes zu vernichten. Die Art, wie Bismarck den Kampf gegen den Orden einige Jahre später führte, stärkte ganz falsche Anschauungen über das Wesen des Lebenskampfes des deutschen Volkes. Der Jude, Jesuit und Freimaurer wusste besser, um was es ging. Sie erkannten die wirkliche Lage der Deutschen. Als zur Erinnerung an die Einigung Deutschlands auf den Schlachtfeldern in Frankreich die Kolossalstatue der Germania am Rhein bei Rüdesheim errichtet wurde, da erscholl aus Jesuitenmund höhnisch, aber drohend das Wort, Zitat, »Der eherne Koloss Germania steht auf tönernen Füßen«, Zitat Ende. Der Sinn war zweideutig und wie er gemeint war, sollte man bald erfahren. Als das Denkmal enthüllt werden sollte, entdeckte man in letzter Stunde, dass unterirdische Kräfte an der Arbeit gewesen waren, die, ganz wie einst König Jakob von England und sein ganzes Parlament, in der Pulververschwörung die Fürsten und die Großen des Reiches anlässlich der Einweihung des Denkmals in die Luft sprengen sollten. Der teuflische Anschlag wurde vereitelt. Lange und sorgfältig musste er vorbereitet gewesen sein. Weit reichten die unterirdischen Kabel, durch die die Sprengung vollzogen werden sollte. Die Untersuchung wurde mit äußerster Zurückhaltung geführt, die Spuren reichten zufällig bis zu dem ältesten Jesuitensitz in Deutschland, bis nach Mainz. Der eherne Koloss Germania war nicht gestürzt. Es schien, dass eine ungünstige Vorbedeutung für den weiteren Kampf des Jesuitengenerals zu sein. Doch ließ er weder hierdurch noch durch das Verbot des Ordens in Deutschland sich irre machen. Ihm war es fast lieb, nun konnte die unterirdische Arbeit der überstaatlichen Mächte in Deutschland ihm nicht zur Last gelegt werden. Sie konnte umso eifriger betrieben werden. Es war für den Orden eine ähnliche Lage wie vor der Revolution 1789 in Frankreich, als der Jesuitenorden verboten war. In inniger Zusammenarbeit des Jesuitengenerals mit dem jüdischen Volk den Großlogen und freimaurerischen Arbeiterinternationalen entstand nun das teuflische Werk, das den Weltkrieg und all seine furchtbaren Folgen gebar, wie es sich im Einzelnen in meinem Werke Kriegshetze und Völkermorden geschildert habe. Das letzte Mittel in dem Vernichtungskampf Roms blieb die Revolution. Hatte doch der Abgesandte des Papstes, Meglia, dem württembergischen Gesandten im August 1868 gesagt, Zitat, der Kirche kann allein die Revolution helfen, Zitat Ende. Dieses furchtbare Wort wurde wahr. Der Jesuitengeneral hatte während des Weltkrieges gleich nach der Kriegserklärung Italiens an Österreich in der Schweiz sein kleines Kabinett aufgeschlagen, natürlich nur, um für das Seelenheil der Katholiken zu sorgen. Zufällig waren Leiter der beiden anderen überstaatlichen Mächte, Juden und Freimaurer, dort zur Stelle. Er leitete von hier aus sein Kriegsheer. Hier empfing er Erzberger und gab ihm seine Weisungen für die Haltung des Zentrums, die, solange als das orthodoxe Russland noch nicht niedergeworfen, eine staatserhaltende war, danach aber eine pazifistisch-revolutionäre sein musste. Von hier aus gingen seine Weisungen an den Beichtvater der Kaiserin Zita und an die Provinzialen der Assistenz hier in Amerika, ebenso auch an das Welthaus Morgan mit Aufträgen der Munitionsanfertigung und Finanzierung des Krieges gegen Deutschland und zur Volkshetze für deren Eintritt in den Krieg. In dem kleinen Kabinett in der Schweiz erlebte er den Triumph, dass sein Erzberger und seine überstaatlichen Bundesgenossen den Koloss Germania durch Krieg und Revolution zertrümmert zu haben schienen. Zufrieden kann der Jesuitengeneral mit seiner Tätigkeit während des Weltkrieges sein. Der Ketzerstaat Deutschland ist geschwächt und entwaffnet, das orthodoxe Russland hat aufgehört zu sein. Fest steht heute der Jesuitengeneral in den Vereinigten Staaten Nordamerikas, nicht minder in Südamerika. Mexiko hat vor ihm kapituliert. In Europa sind ihm Spanien und Italien untertan, Polen ist ihm hörig. Der Bolschewismus ist ihm ein Verbündeter wie der Sozialismus. Mit diesen beiden Gewalten will er, gestützt auf das Weltleihkapital und die widerliche wirtschaftliche Schaffruss, auch die anderen europäischen Völker im Bunde mit Juden und Freimaurern knechten. Er verfügt in ihnen, namentlich in Deutschland, Österreich und Frankreich, über starke Kriegsscharen. Die stille Gegenreformation und Konkordate erhöhen seinen Einfluss. Irland hat er von England getrennt und sucht dieses durch die anglikanische Kirche zu gewinnen oder es, wie einst zur Zeit der Königin Elisabeth, zu vernichten. In Indien, China und Japan hat er die Hand im Spiele. Sein Gedanke der Weltbürgerrepublik schlägt Wurzel und die Wirtschaft versucht nach seinen Befehlen die Grenzen der Staaten einzureißen. Vieles hat der Orden zurückgewonnen, was er vor seiner Auflösung 1773 besaß, aber er muss sehr vieles mit den Juden und den Freimaurern teilen. Und die widerspenstigen Deutschen leben noch. Der deutsche Staat hält noch zusammen und die Deutschen Österreichs streben ihm zu. Langsam beginnen die Völker auf der ganzen Erde sich wieder ihres Blutes zu entsinnen. Besonders die Deutschen sind durch die Schrecken des Weltkrieges und den großen Verrat erwacht. Die Menschen fühlen ihre Unfreiheit auf allen Gebieten und suchen ihre Bedrücker zu erkennen. Sie entgleiten den Händen der überstaatlichen Mächte, auch der toten Hand des Jesuitengenerals. Die klaren Erkenntnisse der Forschung der Naturwissenschaft führen auch die Katholiken mehr und mehr aus den Strahlen der Loyola-Sonne. Wieder ist die Weltmacht des Jesuitengenerals hohl.